1 live. 4. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Klaus macht einen kleinen Schönheitsurlaub, so nennen wir das mal heute Abend einfach. Eine ganz kleine Pause und ich freue mich, dass ich heute Abend für Klaus 4 hier im Cockpit stehen darf. Mein Name ist Mike Litt. Ich freue mich, dass ihr da seid und das war die Woche, in der viel Neues begonnen hat. Das ist aber auch die Woche, in der vieles zu Ende gegangen ist. Zum Beispiel der Sommer. Ich glaube, den können wir mehr oder weniger abhaken, so von den ganz hohen Temperaturen. Aber ich will ihn auch noch nicht endgültig begraben. Fest steht, das hier ist eine der Platten, die mich durch den Sommer gebracht haben. Die kommt von Plaid und heißt Matin Lunaire. Strong tides here, how about you? On the of a sigh breaking through. There are more of us here than there ever were here before. I was caught in the sights of Venus at night. She came and put her claws in me, carried me away through mirrored rooms on the way to the violet seas. Lord, you better stand up, don't let yourself down. It's over and the deed is done. Down in the house by gallows green, for a father's daughter's son. Learning to live with a broken God, put it in my heart and let it sing, Lord. There are more of us here than there ever were here before. And you may not like it, you may disagree, but tides still pull you into the sea. There are more of us here than there ever were. At night, she came and put her clothes in me, carried me away through mirrored rooms on the way to the violet sea. Well, Lord, there are so many of us trying to let go. It's over and the deed is done. Down in the house by gallows green, for a father's daughter's son. Ihr hört 1 Live 4 und falls ihr ein paar Minuten später eingeschaltet habt, ich habe es gesagt, Klaus macht eine kleine Schönheitspause und unter anderem, also auch neben Hans Nieswand, habe ich hier die Freude, euch heute Abend hier in der Show von Klaus ein bisschen zu unterhalten. Das gerade Damon Albarn mit Father's Daughter's Son, und auch das war für mich eine dieser Platten, die mich durch diesen Sommer begleitet haben. Oder vielleicht, also es waren die beiden wichtigsten für mich. Die von Plaid, Richie Prince, daraus hatte ich eben schon ein Stück gespielt. Und eben Everyday Robots von Damon Albarn. Das hier ist jetzt eine Nummer, wo jetzt nicht unbedingt so ein Name dahinter steht, wie bei den ersten, der einem ziemlich geläufig ist. Aber vielleicht kennen einige von euch ja durchaus Skeptical. Das ist mehr so eine Dubstep-Geschichte. Und hier jetzt heute Nacht in 1 Live mit Echo Dub. you tonight. Caress me. I love you. On you, so special. Just look what he's done for me, baby. My eyes are on you. He lives. Be sincere. Be sincere. I'm crazy. Don't do it. Be sincere. Caress me. Hier in 1 Live heute Nacht MJ Cole mit Sincere. Das allerdings war jetzt gerade zu hören hier in einem Remix, im Nero Remix. Und ich finde, oder für mich ist dieser Nero-Remix in den letzten beiden Jahren ja gleichwertig mit dem Original geworden, das ja schon ein paar Jährchen älter ist und einfach auch ein grandioser Track ist. Aber dieser Nero-Remix, yes, ich mag den sehr. Hier, das ist jetzt ziemlich neu, das weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll. Möglicherweise vielleicht Jazz-Dubstep oder so, oder Freelance, Freeride-Dubstep von Virtual Riot und Mr. Bill hier, Thrack. Well, I dreamed last night some. Well, I dreamed last night some. Dizzy thing, a dizzy thing. Our skin and weeping hearts, power in sudden leaves, so restlessly. Bright eyes, a burning skin, confusing serenity. Wordless chatty. I want to chase you. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Who are you to blush me? Our skin, weeping hearts blur due to the heat. A voiceless we, numb tongue and teary eyes. Let's blow covers aside. We both lost sight. Who are you, my pale friend? Who are you to blush me? Our skin, our nothing hearts, no nose, we're saying yes, a simple guess. Dry eyes with cutting leaves, all in all lighting up our minds so painfully. Durch A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Leverkusen West 1 Kilometer stockend und A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Rehren und Feldheim 10 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Eins live. 4. Ja, heute Abend die 4-Show hier mit Mike Litt im Cockpit, weil Klaus eine kleine Pause macht. Und ja, es gibt mal wieder was Neues von Tricky. Und immer wenn der sich ankündigt, ist immer die große Frage, ja, braucht man ihn noch tatsächlich? Will man das noch hören? Ich persönlich möchte schon hören. Ich kenne auch Leute, die sagen, der hat eigentlich in den 90er Jahren alles erzählt, was er zu erzählen hatte. Und vielleicht ist da was dran. Aber ich habe mir vorhin auf dem Weg hierher auch Gedanken darüber gemacht, ja, was ist denn übrig geblieben von den 90er Jahren. Was hört man da immer noch? wirklich gerne. Und dann würde ich schon sagen, Tricky ist jemand, den man dann in dem Kontext nennen sollte. Sein neues Album benennt er nach sich. Es heißt Adrian Thors. Es wird in knapp anderthalb Wochen erscheinen. Und ich möchte euch jetzt schon mal den Opening-Track daraus vorspielen. Der heißt Sundown. Sundown. She makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? And I for run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. To put you down if you're all mine now. Can see you fade out. Why won't you stay now? Shadow cast down. You didn't even look round. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. In the back of my mind, you're always in my sun. It's almost sundown. She makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? And I for run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. pleasure. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la. Googling every morning. La la la la la la la la la la la la. Hier heißt die Show. Mein Name ist Mike Litt. Ich halte hier heute die Bude sauber für Klaus. Und der Track im Hintergrund heißt Shadowboxing und kommt von Nasty Habit. Ist schon ein paar Jährchen älter und hinter dem Projekt steckt der bekannte Drum- und Bass-Produzent Doc Scott. Die Platte ist auf 31 Records erschienen und das tatsächlich doch schon 1996. Und ich habe mir gerade mal kurz den Spaß gegönnt und habe mal im Internet bei Discogs geguckt, wie die Platte da aufgenommen wird. Und Es sind sehr viele, die da schreiben, dass es für sie immer noch einer der Drum and Bass Tracks überhaupt ist, vielleicht der größte Classic überhaupt. Also ich möchte auf jeden Fall insofern zustimmen, als dass ich die Nummer auch einfach grandios finde. Und obwohl mir mein Verstand sagt, man könnte möglicherweise etwas schlechter dabei draufkommen, wenn man das hört, mit den wirklich darken, düsteren Momenten, da finde ich es doch ziemlich erhebend. Shadowboxing, sportliche Angelegenheit, wie jetzt auch der nächste Track hier von D-Light bis zu den Infos, und der heißt River of Freedom. In the dawn of, in the dawn of, in the dawn of, in the dawn of. Infos. Mit Sandra Polch um 23 Uhr. Ebola-Fälle aus dem Kongo gemeldet. Auch SPD in NRW kritisiert Mautpläne und das Wetter morgen mehr Regen als Sonne. Ebola-Epidemie. Das Virus ist jetzt offenbar auch in Zentralafrika nachgewiesen worden, und zwar im Kongo. Mindestens 2 Menschen starben. Der Gesundheitsminister sieht aber keine Verbindung zu den Epidemien in Westafrika. Dort ist Liberia nach wie vor am schlimmsten von Ebola betroffen. Heute kamen dort 16 Tonnen medizinische Ausrüstung aus den USA an. In Sierra Leone hat sich erstmals ein Experte der Weltgesundheitsorganisation mit Ebola infiziert. Erdbeben. Im Norden Kaliforniens hat die Erde so heftig gebebt wie seit 25 Jahren nicht mehr. 90 Menschen wurden verletzt. In der Weinregion Napa Valley gilt der Notstand. Die Behörden wurden angewiesen, die Aufräum- und Bergungsarbeiten zu unterstützen. Etliche Gebäude wurden zerstört. Es gibt mehrere große Brände und zehntausende Haushalte nördlich von San Francisco sind ohne Strom. Die Stärke des Bebens wird mit 6 angegeben. Pkw-Maut. NRW macht weiter Stimmung gegen die Pläne von Verkehrsminister Dobrindt. Die Landes-CDU hat Widerstand angekündigt und auch von NRWs Verkehrsminister Groschek von der SPD kommt Kritik. Wenn Länder- und Kommunalstraßen bemautet werden, muss das Prinzip 50-50 gelten. Dann gehört die Hälfte des Kuchens uns, den Ländern und Gemeinden. Wir brauchen dringend Geld. Groschek findet außerdem, dass zuerst mal die Lkw für alle Straßen bezahlen sollten, weil sie die größten Schäden verursachten. Bundesliga-Auftakt. Bei den Spielen heute gab es keine Sieger. Paderborn und Borussia Mönchengladbach spielten zu Hause jeweils unentschieden. Zwischen Gladbach und Stuttgart stand es am Ende 1:1. Christoph Kramer hatte kurz vor Schluss noch den Ausgleich geschafft. Ich wollte den Ball einfach probieren, so gut wie es geht, im Tor unterzubringen. Dass der so gut reingeht, ist ein bisschen Zufall, aber natürlich bin ich glücklich. Die Paderborner spielten gegen Mainz 2:2 und kassierten dabei in der Nachspielzeit den Ausgleich. Trainer André Breitenreiter meinte, dass Paderborn einen Sieg verdient gehabt hätte. Wir haben aus dem Spiel heraus kaum eine Torschance zugelassen. Wir haben gekämpft wie die Löwen. Wir haben Einsatz gezeigt bis zum Gehtnichtmehr und haben letztendlich 2 Gegentore durch Standardsituationen bekommen. In der Tabelle stehen nach dem ersten Spieltag Leverkusen und Hoffenheim ganz oben. 1 live. Sektorwetter. Halbwegs trocken geht's in die Nacht, dann kalte 5 bis 10 Grad. Morgen erst noch ein bisschen Sonne, dann machen sich im Laufe des Tages wieder dichtere Wolken und auch Schauer breit. In Hennef höchstens 17 Grad, in Hamm, Eschweiler und Mahl 18, in Erkrath bis 19 Grad morgen. Dienstag gibt's teilweise kräftigen Regen bei ähnlichen Temperaturen. Stauschau. Eine Meldung: A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Rehren und Feldheim wegen Bergungsarbeiten jetzt noch 5 Kilometer Stau. Eins live. 4. Heute Nacht hier im Studio Mike Litt und ich möchte euch jetzt ein bisschen weit zurücknehmen. Ich will gar nicht sagen, in welche Zeit, in welches Jahrzehnt, in welchem Monat, weil dann würde ich mir vielleicht selber schon ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, denn ihr sollt da möglichst unvorbelastet jetzt einfach mit mir mal zurückschleichen, wandern oder wie immer wir das nennen wollen. Ich nenne auch noch nicht den Namen der Band. Ich sage nur, das Stück heißt Seeing Out the Angel. Alone and crying out, seeing out the angels from the rescue. I'd stand alone and whine, yeah. Out the Angel. Das sind im Hintergrund hier immer noch die Simple Minds. Und ich finde, in einer Phase, in der man sie wirklich, wirklich noch richtig gut hören konnte, also in den späten 70er Jahren und in den frühen 80er Jahren, waren sie sogar ziemlich experimentell. Und sie sind viel aufgetreten in der Stadt Düsseldorf. Und das war gleichzeitig dann auch wiederum so eine Kreativzelle für die gesamte deutsche Popmusik, so ein bisschen left field, also jenseits des Mainstreams. Und zwei große Bands der Zeit, die ich gerade schon angesprochen habe, das waren einerseits DAF, die deutsch-amerikanische Freundschaft, und die Fehlfarben. Und beide Bands werden am 8. November mal wieder auftreten in Düsseldorf, und zwar im Zack. Und ich wollte da mit den Simple Minds ein bisschen auf diese, ja, auf diese Phase der, auf diese Zeitspanne der Popmusik einstimmen. Und natürlich hören wir jetzt die Fehlfarben. Musik If you wanna blitz, mash up the meat them call. If you wanna blitz, blaze up like a fireball. If you wanna please leave, find me stand tall. Stand tall, stand tall, stand tall. Play Amsterdam. Tell them sound of the alarm. We blaze the place up. Yeah, we reach out like a star. We blaze the place up. Yeah, we can't visit it up. The roof we raise up. This is no false alarm. Can't miss in Amsterdam. This is no false alarm. Just play Amsterdam. Yeah, waitress, more ice than my cup. Them pull up in a Lambo, I pull up in a fire truck. With four hot girls for blaze the place up. So you know it's about to erupt. So, give me a mic, chemists on the scene. My flow, it is so flammable, them call it gasoline. I come to fuck it up, I come to blow off some steam. So jump up, trampoline. Sound of the alarm, we blaze the place up. Yeah, we rage out like a star, we blaze the place up. Yeah, we come visit the top. Blow, cause I'm blowing up the club, I'm blowing up the radio. Them tell me no free hungle, it just like a pro. None of them care stepping on me, Jimmy Joe. Give me a mic, Nylander's on the scene. My flow is so addictive, you could call it nicotine. I'm so fresh, I'm so fly, I'm so oxyclean. Light up, kerosene. Sound of the alarm, we blaze the place up. Yeah, we reach out like a star, we blaze the place up. Yeah, we come visit the top. You can see my fire from space, it brightens up the place. And then I take a look up into the sky and I said, damn it, I see a spaceship fly down with two aliens and them say, come and burn a fire on my planet. Let's go. Give me a mic, chemist is on the scene. I know you fly a spaceship, you don't use no gasoline. But I'm gonna fuck it up, I'm gonna blow off some steam. So jump up, trampoline. Sound of the alarm, we blaze the place up. Yeah, we reach out like a star, we blaze the place up. Yeah, we come visit the top, the roof we raise up. This is no false alarm, get me seen Amsterdam. Eins live, eins live, live. Left. only ones left. Das sind zwei Typen aus Neuseeland, die in der Dubstep-Szene ziemlich populär sind. Und ich finde, obwohl das natürlich Quatsch ist, sowas zu sagen, also wenn man die Info nicht hat, woher das Zeug kommt, was wir da gerade gehört haben, dann denkt man wahrscheinlich nicht sofort an Neuseeland. Das hier habt ihr vielleicht jetzt schon in den ersten Tönen hier erkannt. Das ist Caribou, aber vielleicht kennt ihr noch nicht die neue Single. Die heißt Our Love und die hört ihr jetzt heute Nacht in 1 Live in 4. Dance it.

1 Live Stauschau. 11:30 durch, eine Meldung noch, A2 Hannover Richtung Dortmund, zwischen Rehren und Feldheim, 6 Kilometer Stau. Erst waren es Bergungsarbeiten und jetzt steht auch noch ein kaputter Laster auf der Fahrbahn. Eins live, 4. We try, we love, we conquered, I won't forget the taste. Oh no, I'll never say never again. I'll never say never, I'll never say never again. Hört ihr hier gerade die Basement Jacks mit einer neuen Nummer, Never Say Never heißt die. Und Basement Jacks hatten sich wirklich ja ziemlich lange sehr rar gemacht. Und deswegen habe ich mich schon gefreut, dass es jetzt mal wieder ein Lebenszeichen von denen gibt. Ich habe keine Ahnung, unter welchen Namen sie vielleicht in der Zwischenzeit doch eine ganze Menge veröffentlicht haben. Ich war auf jeden Fall etwas erstaunt, als ich festgestellt habe, dass das Projekt Merck was ich vorher noch nicht kannte, das wir vor der Stauschau gehört hatten, dass das noch so ein Seitenprojekt ist von den Funky Green Dogs, die ja schon einige Hits hatten und die ja auch teilweise bei 1 Live sehr häufig zu hören waren vor einigen Jahren. Aber Merck eben, dieses Reggae-Jazzige Stück, was wir gehört haben, hatte ich nicht mit denen in Verbindung gebracht. Jetzt hier ein Track von Rachel Rowe, Follow the Step im Kinky Beat Mix. Ihr hört 1 Live 4, heute mit einer anderen Stimme. Mein Name ist Mike Litt. Ich vertrete den Klaus heute, der sich mal eine kleine Ruhepause gönnt. Und hier ein Stück, das ich persönlich schon als Classic bezeichnen würde, auch wenn es erst ein paar Jahre alt ist. Maceo Plex mit Falling. Der Mann hat wirklich etliche gute Tracks und Remixes veröffentlicht in den letzten Jahren. Und ich frage mich ja, wie er das eigentlich schafft auf dem hohen Niveau. Es ist sehr erschöpfend, glaube ich, in der Dance-Musik, weil man da eben ständig nachlegen muss. Da machen es die beiden Jungs von Plaid schon ein bisschen anders. Die sind seit vielen, vielen Jahren auf dem Warp-Label zu Hause, waren früher Teile von Black Dog Productions und ich hatte es am Anfang der Show gesagt, sie haben in diesem Jahr ein Album veröffentlicht, das mich so durch den kompletten Sommer begleitet hat. Richie Prince heißt das Album und vorhin hatten wir schon den sechsten Track daraus gehört, Matin Lunaire, und das hier ist jetzt die Opening-Nummer. Das erste Stück auf dem Album Richie Prince von Plaid und das heißt Oh. Thank you. Ladies and gentlemen, the big man restless. There's the big man restless who pushes the humor, he's so relentless. He's back to back with no restraint. He's so relentless, like 40 Indians. Then there's the group that doesn't move to the sound, to the humor. No one knows whose friend he is. He's always there. Kissing the Pink heißt der Act hier im Hintergrund und das Stück Big Man Restless. Ältere Nummer von einer Band, die vielleicht eine große Karriere hätte machen können, aber irgendwie sind da ein paar Sachen schiefgelaufen und dann ist es dieses Stück, das da überhaupt irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Noch ein weiteres Stück für mich aus diesem Sommer, auch schon ein älteres, aber ein Dub, der mich echt umgehauen hat, nämlich der Mutant Genius Dub von den Gorillaz, also in dem Fall dann natürlich von den Space Monkeys. Thank you. 1 Live Infos mit Sandra Polch um Mitternacht. Schäden und Verletzte durch Erdbeben in Kalifornien, entführter US-Journalist in Syrien frei und das Wetter bessert sich nicht wirklich. Erdbeben. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien hat den Notstand ausgerufen für das Napa Valley nördlich von San Francisco. Durch das Beben wurden mindestens 90 Menschen verletzt. Es war das schwerste seit 25 Jahren. Aus Kalifornien berichtet Nicole Markwald. Selbst im über 80 Kilometer entfernten San Francisco waren die Erschütterungen zu spüren. Insgesamt waren über 100.000 Menschen von dem Beben betroffen. In und um Napa wurden Gebäude beschädigt, darunter auch das historische Stadtzentrum. Mehrere Häuser standen in Flammen. Die Feuerwehr hatte stellenweise wegen gebrochener Wasserleitungen keinen Zugang zu Löschwasser. Zudem wurden viele Gasleitungen beschädigt. Zehntausende in der Bucht von San Francisco wurden außerdem von der Stromversorgung abgeschnitten. Freilassung. In Syrien ist ein amerikanischer Journalist nach fast 2 Jahren wieder frei. Die US-Regierung hat bestätigt, dass er sicher aus Syrien raus ist. Der Journalist war 2012 in der Nähe der syrisch-türkischen Grenze entführt worden. Seitdem wurde er von einer Al-Qaida-nahen Terrorgruppe festgehalten. CNN berichtet, dass die Freilassung privat eingefädelt wurde. Ebola. Das Virus breitet sich in Afrika offenbar weiter aus. Die Republik Kongo hat die ersten Ebola-Fälle bestätigt. Die betroffene Region wurde unter Quarantäne gestellt. Der Gesundheitsminister des Kongo sagte, dass es sich aber um einen anderen Virenstamm handelt als in Westafrika. Bisher war nur dort in mehreren Ländern Ebola nachgewiesen worden. Erstmals haben sich jetzt auch ein britischer Helfer und ein Experte der Weltgesundheitsorganisation infiziert. Todesnachricht. Der britische Schauspieler und Regisseur Richard Attenborough ist tot. Er wurde 90 Jahre alt. Attenborough war als Schauspieler unter anderem in Jurassic Park zu sehen. Er spielte den Milliardär Hammond. Für die Regie bei dem Film Gandhi bekam er einen Oscar. Bundesliga-Premiere. Der SC Paderborn hat seinen ersten Sieg knapp verpasst. Das Heimspiel gegen Mainz endete 2:2. Paderborns Innenverteidiger Uwe Hünemeyer hatte den Bundesliga-Neuling in Führung geschossen. Aber in der Nachspielzeit konnte Mainz durch einen Foul-Elfmeter noch ausgleichen. Ja, ist natürlich schade, dass am Ende das Spiel so ausgeht. Aber kleine Fehler werden dann immer gnadenlos bestraft und sowas auch heute. Im zweiten Sonntagsspiel ist Borussia Mönchengladbach gegen Stuttgart nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Gladbachs Innenverteidiger Toni Janschke. Wir hatten ein paar gute Möglichkeiten, denke, haben den Ball ganz gut laufen lassen, aber auch die Stuttgarter hat man gesehen, nach der Niederlage im Pokal wollten sie heute kompakter stehen. Trotzdem muss ich sagen, das Unentschieden ist vielleicht ein bisschen glücklich, aber alles in allem ganz okay. Gladbach hatte erst kurz vor Schluss den Ausgleich geschafft durch ein Tor von Christoph Kramer. 1 Live. Sektorwetter. 5 bis 10 Grad in der Nacht. Tagsüber erst noch ein bisschen Sonne, dann machen sich aber wieder dichte Wolken breit und die haben auch einige Schauer dabei. Es bleibt kühl. In Paderborn höchstens 17 Grad, in Oberhausen und Castrop-Rauxel 18. Löhne und Frechen kommen bis auf 19 Grad. Der Dienstag wird ziemlich verregnet, am Mittwoch dann besser. Stauschau. Autobahn 2, Hannover Richtung Dortmund, zwischen Rehren und Feldheim 4 Kilometer Stau, da steht ein kaputter LKW auf der Fahrbahn. Und A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Kreuz Wuppertal-Nord 1 Kilometer stockend. Eins live. 4. Thank you. FX Twin hier in 1 Live 4, heute mit Mike Litt, während Klaus Viel sich eine kleine Pause gönnt. FX Twin mit Window Licker haben wir gerade gehört, und wer sich ein bisschen für Musik interessiert, ist an der Nachricht, dass FX Twin, also Richard D. James, demnächst wieder ein neues Album veröffentlichen wird, wohl nicht vorbeigekommen. Also es stand in allen Kanälen, und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich weiß auch noch nicht, ob das Album dann letztendlich Syro oder Syro heißen wird. Das dürfen wir auch noch offen lassen, weil das gehört dann ja noch ein bisschen zur Spekulation. Richtig klar, wann es denn jetzt wirklich erscheint, ist es offensichtlich schon. Es soll der 19. September sein. Und wie viele Tracks drauf sind, wie das Ganze überhaupt, ja, in welcher Form überhaupt abgeliefert wird, ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar, obwohl eben so ein englischer Online-Shop schon das Album anbietet und sagt, man kann es also da schon mal vorbestellen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil ich, naja, wenn man bedenkt, wie viele Stücke Richard D. James als FX Twin veröffentlicht hat, bleiben wahrscheinlich nicht so viele über, die ich wirklich so richtig liebe, aber naja, ein paar Dutzend, doch, auf zwei Dutzend komme ich bestimmt. Das hier ist jetzt ein Remix von einem Stück von Royxop. Running to the Sea heißt es im Original. Und das hier ist der Lions Remix. Until the darkness kill the light, I remember running to the sea, the burning houses and the dreams. I remember running to the sea, alone and blinded by the fear. can I dominate? Dominate. and I dominate. Hier heute Nacht in 1 Live in 4 Musik von einem Projekt, das es so schon lange nicht mehr gibt. Dahinter stecken zwei Typen, die eigentlich ja eher in der Rock-, in der Gitarrenmusik zu Hause waren. Sean Smith und Steve Fisk, und die, wie ich finde, eine der soulvollsten Platten aller Zeiten mit diesem Stück hier Ain't It So gemacht haben. Ich glaube, da steckt ein Sample drin auch von The Power von Snap, oder vielleicht eben das Stück, das wiederum Snap benutzt haben. Ich habe keine Ahnung, aber Ain't It So klingt auf jeden Fall, finde ich, gigantisch beseelt. Und ich finde es immer ein bisschen schade, dass die nicht viel mehr gemacht haben. Aber vielleicht war auch das einfach nur die Idee hinter dem Projekt. Hier kommt ein Typ, der nennt sich Aquarius Heaven, und das ist eigentlich so ein Reggae- und Dancehall-Sänger, aber der ist dann nach Paris gegangen, hat Leute kennengelernt, wie unter anderem Dob, und hat sich dann immer mehr zu so einer Art, ja, DJ mit Performance-Qualitäten entwickelt. Aquarius Heaven mit Can't Buy Love. You would have to get married. Aquarius Heaven. You can pay for sex, but can't buy love. She need extra bills. That's why she say she love you. You can pay for sex, but can't buy love. She need extra bills. That's why she say she love ya. I hate it when she act like that to me. It hurt me in my heart to see. I hate it when she act like that to me. She take it all away, I know, I see. I hate it when she act like that to me. I know, I know. It hurt me in my heart to see. Take it all away, I know, I see. You can pay for sex, but can't buy love. She need extra bills. That's why she say she love ya. You can pay for sex, but can't buy love. She need extra bills. That's why she say she love ya. Have general favors. A humble husband, always take care of the inquisitive neighbors. I bought a pair of Louis jeans. The ladies, Louis Vuitton bag, and some Paris chocolates. But it still wasn't enough. Under certain circumstances, I said that I had feelings for her. But the next morning I told her I was high and I'm still in love with a friend. I hate it when she act like that to me. I know. It break me in my heart to see. I know. It hurt me in my heart to see. All away, I know, I see. You can pay for sex, but can't buy love. Love, love. She need extra bills. Bills. That's why she say she love ya. You can pay for sex, but can't buy love. Love, love. She need extra bills. That's why she says she love ya. so far away. The only thing between us is empty space, and even when the music is loud, I'd rather be no other place than here with you now, here with you now. In 1 Live 4 habt ihr gerade gehört hier Grabbits mit Here With You Now. Und davor gab es einen Track mit dem Titel Cassiopeia und der stammt von Kölsch. Das war eine oder ist eine Veröffentlichung auf dem Speicherlabel, das dem Compact-Label angeschlossen ist. Und auf den ersten Hinhörer klingt es ein bisschen so wie, ja, wie ein simpler House-Track, aber diese Streicher, das werdet ihr bemerkt haben, die haben es wirklich in sich, die haben eine unglaubliche Tiefe und die kamen eben auch nicht aus der Büchse, sondern das waren richtige Streicher, die von Gregor Schwellenbach, der fürs Compact-Label öfter mal für so klassische Momente zuständig ist. Der hatte die arrangiert. Jetzt habe ich hier leider schon in Folds übers Handwerk gequatscht. Das ist der legendäre Solomon-Remix von Late Night von den Folds. Stay. 4.55 Uhr haben wir es. Das heißt, diese Show hier geht langsam dem Ende für heute Abend entgegen. Ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid und dass ich euch heute hier ein bisschen im Laden von Klaus Vieh unterhalten durfte. Mein Name ist Mike Litt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch am nächsten Sonntag wieder dabei wärt und vielleicht auch am Dienstag. Late Night ist der Track, der hier im Hintergrund noch läuft, von den Folds im Solomon Remix. Und ich möchte jetzt ein Stück spielen, das einem immer wieder mal begegnet. Und ich glaube, auf allen Radiosendern. Es war, als es veröffentlicht wurde, überhaupt kein großer Hit. Aber es hat sich doch irgendwie relativ stramm und tapfer gehalten. Und es ist eine großartige Nummer von Neil Young geschrieben und dann irgendwann durch den Film Fear and Loathing in Las Vegas nochmal richtig bekannt geworden. Expecting to Fly, damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Mein Name ist Mike Litt. Ciao. I stumbled and fell to the ground.